So, im Soundtrack geht es weiter um Gentle Giant, auch in der zweiten Stunde. Das ist jetzt nicht das Stück, das als erstes kommen sollte, sondern ein anderes. Das ist eine kleine Klassikübung am großen Moog Synthesizer.